Donald, der Bruchpilot. Ein Mickey-Maus-Comic-Abenteuer auf Platte. Was wohl der Lastwagen hier wollte? Scheint so, als würde Onkel Donald unser Frühstück neuerdings zu Großhandelspreisen einkaufen. Hallo, Onkel Donald! Wir sind's! So, mach doch auf! Ganz so schlimm ist es nicht. Hey, da ist ja der Hausherr. Mit verdutztem Gesicht wühlt sich Donald unter dem riesigen Berg aus Cornflakes-Packungen hervor. Willst du eine Cornflakes-Diät machen, Onkel Donald? Donald erklärt den überraschten Kindern, er wolle ganz hoch hinaus. Dem Einsender von 10.000 Wertmarken aus Cornflakes-Packungen winke ein Düsenflugzeug im Selbstbausatz. Und dieses Flugzeug wolle er unbedingt haben. Und da sind sie tatsächlich, die schweren Kisten mit den Flugzeugteilen. Seht euch das an, Brüder. Echt ungewohntes Bild. Unser guter Onkel schafft wie ein Weltmeister. Da steht Donald auch schon mit stolz geschwellter Brust vor seinem Flugzeug. Es fehlt jetzt nur noch der Motor. Schon geschafft. Donald drückt den Anlasser zum Probelauf. Das ist die Hölle. Der Motor macht sich selbstständig und Donald rast herum wie verrückt. Nach einigen atemberaubenden Loopings donnert er auf die Garagenwand zu. Großartig. Es ist Donald gelungen, das Ungetüm zu bändigen. Er zwingt den Höllenapparat schließlich in die Maschine. Und schon steigt er wagemutig ein zum Jungfernflug. Onkel Donald! Oh je, Donald kann seinen rasant angesetzten Looping nicht zu Ende fliegen. Unaufhaltsam rast seine Maschine auf die Erde zu. Welch Wunder, ein großer Strohhaufen dämpft den Aufprall von Donalds Himmelsturz. Da, noch sichtlich benommen, fühlt sich unser Pilot aus dem Strohhaufen heraus. Gerettet. Welch ein Glück für Donald. Ja, hat er dennoch nicht genug? Schon wieder klettert Donald ins Cockpit. Und wieder erhebt sich der Vogel in die Lüfte, fliegt verwegene Kurven und Schleifen. Nein! Zum zweiten Mal rast Donald unaufhaltsam der Erde entgegen und kein rettender Strohhaufen ist diesmal in Sicht. Armer Donald, da! Ein dunkler Punkt löst sich aus der Flugzeugkanzel, ein Fallschirm öffnet sich. Unglaublich, zum zweiten Mal hat Donald Riesenglück gehabt. Nein, nein, er hat viel mehr Schwein gehabt. Ganz großes Schwein. Au weh. Donald ist mitten in einen Schweinegruben gestürzt. Donald hatte Glück im Unglück, muss aber mit einigen Brüchen und Prellungen noch einige Zeit im Krankenhaus liegen. Hier ist es. Hier muss er liegen. Klopf doch mal. Oh je. Meine Güte. Was ist denn das? Ja, die Kinder staunen nicht schlecht. Ihr Onkel muss einen Riesendurst haben, denn er trinkt wie ein Besessener. Ist das denn die Möglichkeit? Unser Bruchpilot Donald sammelt schon wieder neue Wertmarken. Diesmal sogar für ein neues Flugabenteuer in den Weltraum. Wie soll das alles noch enden?